Ah, Herr Söder, schön, dass ich Sie treffe. Zum Gruße. Ja, Sie gehen auch hier einkaufen? Hier in meinem Lieblingsdiscounter? Das hätte ich ja niemals gedacht. So nah am Volk? Respekt. Was? Nein, schon. Ach so, nee. Ich bin nur hier und ich wollte nur... Ja, Herr Söder, der Leberkäse ist übrigens gerade im Angebot. 1,39. Naja, ich wollte eigentlich nur schauen, ob jeder seine FFP-Maske 2 trägt. Ich trage ja auch schon eine. Oh, ja, das verstehe ich natürlich. Wie Sie sehen, trage ich ja auch nur ein T-Shirt um den Mund. Aber gehen wir doch einmal kurz zu den beiden Herren neben dem Mülleimer, die gerade ihr Frühstück trinken. Dann können Sie sich ja selbst überzeugen. Nein, bitte. Was ist denn mit Ihnen? Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich verstehe. Naja, aber... Jetzt, wo wir schon einmal so schön beieinander sind, würden Sie mir vielleicht Ihre Maske geben? Ich weiß nicht, ich... Sehen Sie, ich habe nur noch 5 Euro für die nächsten 2 Tage, bin hungrig und habe keine FFP2-Maske. Das bedeutet entweder Maske oder Spaghetti. Aber ohne Maske keine Spaghetti, verstehen Sie? Nein. Nein? Also gut, ich erkläre es Ihnen noch einmal, damit Sie es auch verstehen, okay? Ey, Kalle, kommst du mal schnell her? Hören Sie sofort auf! Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Los, Maske her, ich hab Hunger. Hilfe! Na bitte, geht doch. Vielen Dank für Ihre Kooperation, Herr Söder. Und jetzt geben Sie mal eine Runde Masken aus. Aber Dalli.